Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er sie wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er lässt, wen er will, in seine Barmherzigkeit eingehen. Und die Ungerechten haben weder Schutzherrn noch Helfer.